irgendwo in einem großen modernen Druckereibetrieb. Das kann in Zürich sein, in Berlin, Paris, irgendwo. Tag und Nacht rasseln die Setzmaschinen, rollen die Schnellpressen, laufen die Rotationsmaschinen auf vollen Touren. Pausenlos speien sie die gedruckten Exemplare aus. Zeitungen, Kataloge, illustrierte Blätter. Noch während des Druckens werden sie gezählt, gebündelt und verladen. Die schnellsten Kraftfahrzeuge bringen die verschnürten Packen zu den Fernbahnhöfen und Flugplätzen. So haben auch die Leser in London und in Rom ihre Zeitung aus Berlin oder Zürich rechtzeitig in Händen. Und weiter donnern die Rotationsmaschinen. Nach der Morgenausgabe kommt die Mittags-, die Abend-, die Nachtausgabe dran. Wie eine stille Insel inmitten des Maschinenlärms liegt in jedem Druckereibetrieb die Handsetzerei. Allein das äußere Bild einer Handsetzerei, die pultartigen Regale mit den Setzkästen darauf, der altüberkommene Winkelhaken in der Hand des Setzers, die Handpresse, die zum Abziehen der Korrekturfahnen dient, das allein schon zwingt den Beschauer zu dem Ausruf: wie zu Gutenbergs Zeiten. Tja, wie war das wohl damals, vor 500 Jahren, als Gutenberg die Bibel druckte? Unter dem Beistand des Allerhöchsten habe ich, Bruder Matthias, dieses heilige Buch zu Ende geschrieben. Es wurde begonnen von dem Bruder Laurentius, den Gott nach einem Jahr fleißigen Schreibens in sein Reich nahm. 4 Monde hat sich danach der Bruder Dominik mühsam mit dem Schreibewerk geplagt. Weil seine Hände zittrig wurden und sein Augenlicht trüb, hat der Herr Abt mir sein Schreibrohr in die Hand gegeben. So möchte ich ein Loblied anstimmen zu Gott, dem Vater, der mich in seiner Güte und Gnade dieses Buch der Bücher hat fertig schreiben lassen. Um die Vesperzeit, am 3. Tage nach Maria Lichtmess, Anno Domini 1452. Deo gratias. Bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurden alle Bücher mit der Hand geschrieben. In den Klöstern waren es die Mönche, die emsig mit dem Schreibrohr Buchstaben um Buchstaben auf Pergament malten. In den weltlichen Schreibstuben saßen die Schönschreiber vor den Pulten und schrieben nach dem Diktat eines Vorlesers. Geistliche Würdenträger, Fürsten, reiche Kaufherren und Gelehrte waren die Auftraggeber. Rechtsbücher, Ablassbriefe, die Wissenschaften der Antike, lateinische Messbücher und die Bibel wurden immer von Neuem geschrieben und abgeschrieben. Am häufigsten die Bibel. Wie mühselig und langwierig das Bibelschreiben war, haben wir von dem Bruder Matthias gehört. Es wurde begonnen von dem Bruder Laurentius, den Gott nach einem Jahr fleißigen Schreibens in sein Reich nahm. 4 Monde hat sich danach der Bruder Dominik mühsam mit dem Schreibewerk geplagt, weil seine Hände zittrig wurden und sein Augenlicht trüb. Auf dem Schlussblatt einer anderen Bibel steht dieser Vermerk: Es ist mir wie den Seeleuten, die nach langer Fahrt über das Meer endlich in den ersehnten Hafen einlaufen. Hier wiederum klagt ein Schreiber: Wer nicht zu schreiben versteht, der glaubt wohl, es sei keine Arbeit. Nur 3 Finger, sie schreiben, doch ganz dabei müht sich der Körper. Und nochmals der Bruder Matthias: So möchte ich ein Loblied anstimmen zu Gott, dem Vater, der mich in seiner Güte und Gnade dieses Buch der Bücher hat fertig schreiben lassen. Um die Vesperzeit am 3. Tage nach Maria Lichtmess, Anno Domini 1452. Ja, der Bruder Matthias hatte allen Anlass, Anno 1452 ein Loblied anzustimmen. Nicht allein, weil er mit der Niederschrift seiner Bibel fertig geworden war, auch aus anderem Grund. An diesem Tag hatte nämlich Johannes Gutenberg in der Wohnung des Kaufherrn Johannes Fust eine wichtige Besprechung. Also Gutenberg, wenn ich euch recht verstanden habe, wollt ihr die Bibel drucken? Ja. Ein guter Gedanke. Die Heilige Schrift ist das begehrteste Buch der Welt. So viele Schreiber gibt es gar nicht, wie Bibeln bestellt werden. Und ihr wollt sie jetzt drucken. Also wirklich, der Gedanke ist Gold wert. Wartet mal, lasst mich mal nachrechnen. Eine Bibel, wie sie die Mönche schreiben, kostet gut ihre 80 bis 100 Gulden. Dazu brauchen sie, Naja, je nachdem, 1 bis 2 Jahre. Mhm. Ja, in der gleichen Zeit würdet ihr auf der Druckerpresse, sagen wir mal, 300 Bibeln schaffen. Ja? Rechnen wir für die gedruckte Bibel den halben Kaufpreis. Herr Fuß, lasst mich die Sache in Ruhe überschlagen. Ich bin Kaufmann Gutenberg. Ich verstehe was von Geschäften. Also... Ihr macht die Rechnung ohne den Wirt. Ich brauche Geld für das Werk. Wenigstens 1000 Gulden. Na gewiss, gewiss. Was? 1000 Gulden? Deswegen bin ich hier. 1000 Gulden, dass ich nicht lache. 800 gute, harte Gulden habe ich schon in eure Erfindung hineingesteckt. Nein. Ihr habt mir damals hoch und heilig versprochen, das Geld bald zurückzuzahlen. Das ist jetzt 2 Jahre her. Und? Nicht einen Pfennig habe ich wieder gesehen. Beruhigt euch doch, Herr Fust. Euer Geld ist in der Druckwerkstatt gut und sicher angelegt. Darüber habt ihr einen Pfandbrief. Pfandbrief? Bedenkt doch, ein so großes Werk wie den Bibeldruck kann ich nicht mit einer Druckerpresse und 2 Gehilfen schaffen. Mindestens 3 Pressen müssen noch her und 4 bis 5 Gehilfen. Das kostet Geld, Herr Fust. Eure neue Kunst scheint nur Geld zu kosten, anstatt welches einzubringen. Neue Typen müssen auch geschnitten werden. Hier, da seht ihr euch mal an. Das ist der Entwurf. Nun, sind sie nicht schön? Sie sind kleiner und schlanker als die vorigen Typen. Das erspart Metall, aber auch Papier und Pergament. Ja, Herr Fust, auch das kostet Geld. Na, da habt ihr recht. Aber es kostet mein Geld. Und über Dinge, die mein Geld kosten, will ich auch zu reden haben. Also gut, ihr sollt nochmals Geld haben. 800 Gulden. Abgemacht. Hier wollen wir das zähe Ringen zwischen Gutenberg und Fust kurz unterbrechen. Um dem Geldgeber Fust gerecht zu werden, ist es gut, wenn man eine Vorstellung hat, wie viel damals, zu Gutenbergs Zeiten, 800 Gulden wert waren. Im Jahre 1436 konnte man in der Gegend um Mainz für 250 Gulden ein Gut von 56 Morgen Acker kaufen. 1473 sogar ein solches von mehr als 150 Morgen. Einen Mastochsen handelte man allgemein mit 7 bis 8 Gulden. Ein festgefügtes Stadthaus kostete zwischen 80 bis 100, ein Vorstadthaus mit Hof und Garten ganze 10 Gulden. Herr Fust hätte also für seine 800 Gulden 100 Mastochsen kaufen können oder mehrere ansehnliche Bauerngüter. Aus wohlüberlegten Gründen, wie wir noch sehen werden, hatte er dennoch sein Geld in Gutenbergs Erfindung gesteckt und in den Bibeldruck. 800 Gulden. Also abgemacht, Gutenberg. 800 Gulden und keinen Pfennig mehr. Abgemacht. Zu 6% Zinsen jährlich, das wisst ihr ja. So. Und mit meinem Geld bin ich Teilhaber am Druckbetrieb. Gut. Darüber soll der Ratsschreiber einen Vertrag aufsetzen. Schön schwarz auf weiß, Gutenberg. So wie sich eure Lettern auf dem Pergament abdrucken. Auch Gutenberg wusste, was Geld wert war. Darum ist es nicht verwunderlich, dass den Meister das Feilschen um ein paar Gulden ärgerlich stimmte. Machen wir selbst einmal eine Rechnung auf. Wir haben es hier mit dem Druck der 42-zeiligen Bibel zu tun. Sie wurde in 2 Foliobänden auf Papier und auf Pergament gedruckt. Für nur ein Pergamentexemplar waren die Felle von 170 Kälbern nötig. Für die mutmaßlich gedruckten 30 Bibeln auf Pergament mussten also mehr als 5000 Kälber ihre Haut zu Markte tragen. Eine riesige Herde. Sie allein verschlang schon knapp gerechnet 335 Gulden von den 800. Und was wurde noch alles gebraucht? Am besten, wir werfen einmal einen Blick in die neu eingerichtete Werkstatt. Was da so rumpelt, das sind die Druckerpressen. 3 von diesen mächtigen Pressen hat der Meister jetzt stehen. Sie sind aus schwerem, kernigen Eichenholz gezimmert und an der gewölbten Decke fest verkeilt. An jeder Presse sind 2 Mann beschäftigt, der Farbaufträger und der Drucker. Sie haben alle Hände voll zu tun. Schauen wir den beiden mal über die Schultern. Da ist gerade der Farbaufträger am Werk. Sieht ja putzig aus, wie er mit dem Lederballen über die Typen fährt und reibt und wiegt, bis die Farbe gleichmäßig verteilt ist. Nun legt der andere, der Drucker, den Bogen ein. Ganz sorgfältig tut er das. Der Bogen darf ja nicht schief abdrucken. Und damit der Bogen auch fest liegen bleibt, klappt er einen Holzrahmen darüber. Nun gehen beide daran, die Druckform unter die Presse zu schieben. Jetzt muss der Drucker zeigen, was er kann. Mit beiden Händen packt er den Schwengel, zieht ihn an, dass die Holzspindel ächzt und der Tiegel niederstößt. Nein, es ist nicht so, wie wir meinen. Der Tiegel drückte nicht sanft auf die Druckform, wie das heute der Fall ist. Er schlug vielmehr oder stieß mit einem Ruck auf den Typensatz. Ob der Druck gelungen ist? Bestimmt, denn der Drucker nickt befriedigt und hängt den Bogen über die Leine, damit die Farbe trocknet. So wird an allen drei Pressen gearbeitet, von morgens früh bis abends spät. Das heißt, im Sommer bis zu 16 Stunden, im Winter wenigstens 8 Stunden am Tag. Im Durchschnitt also 12 Stunden täglich. Wagen wir uns noch ein wenig vor. Da stehen im hellen Feuerschein des Schmelzofens die Gießerknechte. In der linken halten sie ein wunderliches Ding. Zwei zusammengeschraubte eiserne Backen mit einer Aussparung in der Mitte. Das ist das Gießinstrument für die Lettern. Und dieser Mann hier schafft die Matrizen, die Gussformen der Lettern. Er schlägt einen Stahlstempel mit dem erhaben geschnittenen Schriftbild tief in ein Kupferklötzchen ein. Das Klötzchen wird dann an allen vier Seiten geschliffen und in die Aussparung des Gießinstrumentes eingelegt. Mit einer Schöpfkelle füllen die Gießerknechte die Bleilegierung ein, die blitzschnell erkaltet und ein Buchstabe ist gegossen. Eigentlich ist das Handgießinstrument die Quintessenz der Erfindung Gutenbergs, der Erfindung des Bücherdruckens. Das ist verständlich. Erst die gegossene Metallletter gab die Voraussetzung, ganze Buchseiten, Buchstaben neben Buchstaben zu setzen, abzudrucken, auseinanderzunehmen und aufs Neue zu verwenden. Übrigens, den Mann, der hier mit Stahlstempel und Kupferplatte werkt, kennen wir, wenigstens dem Namen nach. Er heißt Peter Schöffer. Noch andere bekannte Namen begegnen uns hier. Zum Beispiel da drüben, bei den schweigsamen Gehilfen an den Setzkästen. Ja, wirklich, kaum ein Wörtchen reden sie. So sehr sind diese Männer in ihre Arbeit vertieft. Und doch werden gerade sie einmal viel von sich reden machen. Ich nenne da Heinrich Käffer, Anton Pfister und Johannes Mentelin. Im Katalog der Frühdrucker erscheinen sie an erster Stelle. Und halt nicht zu vergessen den jüngsten der Gehilfen, Berthold Ruppel. Er hockt gerade vor einer Wasserbütte und feuchtet Papier an. Zwar keine großartige, aber notwendige Arbeit. Das dicke, handgeschöpfte Papier muss vor dem Druck angefeuchtet werden. So wird es geschmeidiger und saugt die Farbe besser auf. Heute ist Berthold noch Druckerknecht in Gutenbergs Werkstatt. 15 Jahre später, 1468, wird er der erste Drucker im Schweizerlande sein, in Basel nämlich. Celare Protero Abraham. Que gesturus sum cum futurus sit in gentem magnam ac robustissimam et benedicende sint in illo omnes nationes. Ganz hinten in der Fensternische der Werkstatt sitzt ein alter würdiger Herr im geistlichen Gewand. Das ist der Pfarrherr von St. Christoph. Siu inim quod precepturus sit filius. Filius? Nein. Ist, muss es heißen. Precepturus sit filiis suis. Ja. Was er tut, der Pfarrherr liest jede abgezogene Seite sorgfältig durch, damit Fehler, die sich beim Setzen in den Text eingeschlichen haben, vor dem Druck berichtigt werden können. Diese Männer gibt es auch in unseren modernen Druckereien. Korrektoren heißen sie. Dixit itaque dominus, clamor, sodomorum et gomorre, multiplicatus est, et peccatum eorum, aggravatum est minis. So ging das 2 Jahre hindurch. Höher und höher türmten sich die Stöße der bedruckten Bogen. Jeder Tag brachte neue dazu. Bald würde der Bibeldruck geschafft sein. Vielleicht schon in einem halben Jahr. Herrn Fust, dem Geldgeber, dauerte das alles zu lange. Er wollte schneller zum Ziel kommen, und so machte er sich eines Tages auf, ging in die Werkstatt und trieb die Gehilfen zur Eile an. Mit Erfolg. In der gleichen Zeit, in der sonst ein Bogen gedruckt wurde, lagen jetzt 2 fertig da. Herr Fust rieb sich die Hände. Wenn es in dem Tempo weiterginge, könnte der Bibeldruck schon in 2 Monaten oder gar in 1 Monat beendet sein. Da trat ihm der Meister Gutenberg energisch entgegen. Das nennt ihr gedruckt? Gedruckt? Solch Schmierkram verlässt meine Werkstatt nicht, Herr Fust. Verlasst euch drauf. Ah, dieser Bogen auch verschmiert. Weg damit. Gutenberg. Gepfuscht wird nicht. Aber gefaulenzt. Der Bibeldruck könnte längst vergessen sein. Meine Schuld, ich hätte mich schon früher darum kümmern sollen. Ich lasse mir nicht in meiner Arbeit dreinreden. Und ich lasse mir mein Geld nicht stehlen. Herr Fust. Da liegt's in den Dreck geworfen. 6 Druckbogen zerknüllt, zerrissen. Mein Papier, mein Pergament, meine Farbe. Mein Geld. Die Farbe ist meine Erfindung. Die Presse, das Gießinstrument, die Typen, meine Erfindung. Aber mein Geld steckt darin. Ich lasse mir in meiner Arbeit nicht reinreden. Ich bin Mitinhaber des Betriebes. Bestimmen kann nur einer. Hier in der Werkstatt bestimme ich. So? Und wie wollt ihr von eurer Schuldenlast herunterkommen, wenn ihr jahrelang an der Bibel druckt? Die Antwort wollen wir Gutenberg erlassen. Sehen wir uns stattdessen an, was bisher tatsächlich im Bibeldruck geleistet wurde. Die 2 Foliobände der 42-zeiligen Bibel zählten insgesamt 1282 Seiten. Jede Seite trägt etwa 2620 Buchstaben. Diese multipliziert mit der Seitenanzahl ergibt an die 3 Millionen Buchstaben. 290 verschiedene Schriftzeichen ließ Gutenberg eigens für den Druck dieser Bibel anfertigen. Das heißt, 290 Stempel mussten geschnitten, 290 Matern geschlagen und diese einzeln mit der Hand ausgegossen werden. 100-fach, 1000-fach. Der Mühelohn, wenige Worttrennungen im Satz und ein ausgeglichenes Schriftbild durch gleich lange Zeilen über das ganze Werk. Für den Setzer war das nicht einfach. Nur eine Seite am Tag kann pro Setzer angenommen werden und 8 bis 16 Drucke pro Stunde für jede Presse. Tja, kein Vergleich zu heute. Aber hören wir weiter. Jeder gedruckte Bogen, wenn er getrocknet war, musste hinübergeschafft werden zu den Rubrikatoren und Illuminierern. Das waren jene Männer, die die Initialen, die schönen großen Anfangsbuchstaben von den Kapitelanfängen malten und dann kunstvoll mit Rankenwerk verzierten. Danach erst kam der Buchbinder an die Reihe. Genug. Wir wissen, welche ungeheuren Arbeiten für den Bibeldruck zu leisten waren und weiter, dass er in absehbarer Zeit bewältigt wäre. Herr Fust hätte nicht drängen brauchen damals, im Frühjahr 1455. Schauen wir, wie der Streit ausging. Mann, Gutenberg, begreift doch. Die große Lyoner Messe steht vor der Tür. Und die im heiligen Köln. Da müssen wir vertreten sein mit unseren gedruckten Bibeln. Ja, mit sauber gedruckten Bibeln, Herr Fust. Ja. Und wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Denkt ihr nicht so? Also, Gott befohlen, Herr Fust, ich habe zu tun. Ich muss noch eure verschmierten Drucke nachholen. Wir haben einen Vertrag, Gutenberg. Das sage ich euch, Gutenberg. Wenn die Arbeit nicht schneller vorangeht, dann mache ich von meinem Recht Gebrauch. Verlasst euch drauf. Nein, die Sache nahm kein gutes Ende. Herr Fust machte seine Drohung wahr. Mainz im Spätsommer 1455. Fust verklagte Gutenberg vor dem Rat der Stadt auf Rückzahlung seines Geldes. Das Urteil: Fust solle seine Klage mit einem Eid bekräftigen. Ist dies geschehen und könne der vom Gutenberg weder Gegenteiliges vorbringen noch zahlen, so solle ihm Johannes Fust die Druckwerkstatt mit allen Gerätschaften allein gehören. Mainz am 6. November 1455. Fust leistete den geforderten Eid. Mainz zu Ausgang des Jahres 1455. Der Erfinder Johannes Gutenberg sitzt in seiner Werkstatt, die ihm nun nicht mehr gehört, und liest die Heilige Schrift. Der Bogen der Bibel, der vor ihm liegt, ist der letzte, den er gedruckt hat. Dieweil du hast behalten das Wort meiner Geduld, will auch ich dich behalten vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den Weltenkreis, zu versuchen alle, die da wohnen auf Erden. Amen. Arm, verbittert und fast erblindet ist Gutenberg Anfang des Jahres 1468 gestorben. Von seiner einstigen Wirkungsstätte ist nichts mehr erhalten. In einer der infernalischen Bombennächte des Zweiten Weltkrieges wurde sie zerstört. Erhalten geblieben ist uns aber seine herrliche 42-zeilige Bibel und sein genialstes Werk, die Kunst, Bücher zu drucken. Es gehört der Welt. Sie hat es aufgenommen und fortgeführt bis hinauf zu den höchsten Höhen technischer Perfektion. Tag und Nacht rasseln die Setzmaschinen, rollen die Schnellpressen, laufen die Rotationsmaschinen auf vollen Touren. Pausenlos speien sie die gedruckten Exemplare aus. Zeitungen, Kataloge, illustrierte Blätter. Einfarbig, zweifarbig, fünffarbig, in Hoch-, Offset- und Kupfertiefdruck. von Spezialpressen und Druckautomaten, Kunstblätter, Bücher, Broschüren. Stündlich, minütlich, Milliarden, aber Milliarden Worte. Gedruckt. Und jedes gedruckte Wort ein Lob Gutenbergs. Almanach, meine Damen und Herren, diese Sendereihe steht heute am Vorabend des 500. Todestages von Johannes Gutenberg unter einem einzigen Thema. Wie kann es anders sein? Die unsere Kulturgeschichte überragende Gestalt des Mainzer Buchdruckers beschäftigt und beschäftigte uns aber nicht nur im Jahre 1968. Schon seit vielen Monaten sind wir dabei, die spärlichen Dokumente, die von Gutenbergs Leben zeugen, zu sichten, auszuwerten und in eine szenische Form zu bringen, jene Form, die der Dramatik des Lebens von Johannes Gutenberg gerecht wird. Johann Gensfleisch, einige Jahre vor 1400 in Mainz geboren, 1468 in Mainz gestorben, ein deutscher Gold- und Silberschmied, Erfinder der Buchdruckerkunst, verlebte frühe Jahre in Straßburg. Schon dort beschäftigte er sich mit der Idee, durch bewegliche Lettern, immer wieder verwendbare Buchstabentypen also, den Druck von Büchern zu rationalisieren, so würden wir heute sagen. In den frühen 40er Jahren des 15. Jahrhunderts wirkte er wieder in seiner Heimatstadt Mainz, wo er seine ersten Drucke mit solchen Lettern herstellte. Darunter, das ist jedem bekannt, vor allem die 42-zeilige Bibel. Das Zerwürfnis mit seinem Mäzen und zeitweiligen Kompagnon Fust bedeutete für Gutenberg die große Wende in seinem Leben und er verdankt es dem Erzbischof von Mainz, dass er in späteren Jahren im Alter von der äußersten Not verschont blieb. Wir sprachen von den spärlichen Dokumenten. Erich Stripling, ein Funkautor, der sich mit dem Leben und dem Schicksal von Johannes Gutenberg lange beschäftigt hat, spürte diesen Raritäten nach. Es gab viele Schwierigkeiten, denn nur zwei Urkunden geben Aufschluss über das Werk Gutenbergs. Das Protokoll des Straßburger Prozesses 1439 und das Helmersbergische Notariatsinstrument von 1455. Beide Dokumente sprechen von einem Gemeinschaftsunternehmen zur Ausübung einer geheimen Kunst. Nur wer es versteht, die Sprache des Mittelalters zu entwirren, sozusagen zwischen den Zeilen zu lesen, der erfährt, dass es sich dabei um die Erfindung des quasi fabrikationsmäßigen Druckes von Büchern handelte. Aber das Rätselhafte wird klar, wenn man bedenkt, dass alle am Plan und an der Ausführung der Gutenbergschen Idee beteiligten Helfer durch Eid zur Geheimhaltung verpflichtet waren und das Geheimnis sogar auch vor Gericht warten. Auch was die Daten seines Lebens angeht, so herrscht weitgehend Unklarheit. Wann genau Gutenberg geboren wurde, ist bis heute unbekannt. Sein Todestag aber, der 3. Februar 1468, kann als von der Forschung gesichert angesehen werden. Im Leben des berühmten Mainzers klaffen Lücken manchmal bis zu einem Jahrzehnt groß, die durch historische Forschung kaum auszufüllen sein werden. So wissen wir zum Beispiel nicht, wie Gutenberg ausgesehen hat. Genauso wenig wissen wir, welchen Dialekt er sprach. War Gutenberg verheiratet? Die Frage kann wohl verneint werden, obwohl es einen Prozess wegen Bruchs eines Eheversprechens gegeben hat, dessen Urteil allerdings nicht erhalten ist. Bei der Vorbereitung unseres Planes, das Leben Gutenbergs szenisch darzustellen, blieb noch eine Kernfrage zu beantworten. Was hat Gutenberg überhaupt erfunden? Die Methode, Zeichen und Schrift in Ton, Metall oder Steine zu graben, kannten alle alten Völker. Die Münztechniker und die Glockengießer arbeiteten schließlich auf ähnliche Weise. Gedruckt wurde auch schon vor Gutenberg. Und die Druckerpresse sehen wir im Prinzip bereits vorgebildet in der Kelter, der Papiermacherpresse und der Buchbinderpresse. Was also hat Gutenberg wirklich erfunden? Nun, das Handgießinstrument. Mit ihm erst war es möglich, Typen zu gießen, die man zusammensetzen, auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen und verwenden konnte. Hinzu kam die Druckerschwärze, die für den Metalldruck besondere Eigenschaften haben musste. Meine Damen und Herren, die nun folgende Szenerie von Erich Stripling zeigt, freigestaltet, das Schicksal Gutenbergs in einzelnen Lebensabschnitten, beginnend 1436 in Straßburg und endend 1468 in Mainz. Die schon genannten Lücken werden mit der Gerichtsszene ausgefüllt. Jeder Autor, der das Leben dieses Mannes nachzuzeichnen versucht, ist darauf angewiesen, unter Verwendung des sehr spärlichen Quellenmaterials frei zu gestalten. Die Hauptrolle des Johannes Gutenberg spielt Gerd Tellkampf von den Städtischen Bühnen Heidelberg. Den Fust spielt Alfred Böckel von den Städtischen Bühnen Essen. Regie führt Siegfried Nürnberger. Sie hören Bewegliche Lettern, ein Spiel zum 500. Todestag des Johannes Gutenberg. Herr wäre, würden sie sich mehr Mühe geben. Aber ist ja nur einer von den Armen. Da dürfen sie schludern. Wen begraben sie denn? Da liegt sein Totenschild, Frau. Da, das Wappen. Ein Bettler auf einen Stecken gestützt, den Essnapf vorgestreckt. Henne-Gänsfleisch zum Gutenberg. Starb auf St. Blasius-Tag in Mainz, Anno Domini 1468. Hen Gutenberg. Ja, einer, mit dem's der Herrgott seinen Lebtag übel gemeint hat. Da glauben die Brüder Barfüßer, sie müssten mit dem Herrgott in eine Kerbe hauen und holprig singen. Eine Schande. Dabei war er was. Ein Junker. Hofmann des Kurfürsten sogar. Na ja, ein kluger Kopf, Frau. Hat mit Schriften und Büchern zu tun gehabt. Psst. Sie heben die Totenlade auf. Sie kommt. Dies ist das Spiel vom Leben des Johannes Gutenberg, der die beweglichen Lettern erfand, und zwar zu Mainz, wo er auch begraben ward. Und dieses Spiel beginnt weit weg von Mainz, in Straßburg. In der Neujahrsnacht von 1435 auf 1436. Die Glocken läuten das alte Jahr aus und das neue ein. Die Straßburger, Patrizier, Handwerker, Kaufherren, Fuhrleute und Habenichtse sind ausgelassen. Und ich, der Spielmann, der Neuigkeitenüberbringer, der Geschichtenerzähler, gehöre wie eh und je dazu. Im Übrigen, diese Geschichte ist bedeutungsvoll. Für euch, ihr Leute, wie auch für mich. Für mich, weil sie mir mein Handwerk stahl. Man ersetzte mich durch bedrucktes Papier. Neujahrsnacht 1436. Abseits von Trubel und Fackelschein wartet eine hohe, hagere Gestalt. Das scharf geschnittene Gesicht ist eingerahmt von einem gestutzten Bart. Wie ich sehe, harrt er nicht vergebens. Hen? Ja? Ach, dass du da bist. Ein gottgesegnetes Neujahr. Ennele, auch dir, Ennele. Oh. Hab mich heimlich von der Mutter fortgestohlen, weißt du? Und? Hat sie es gemerkt? Ich glaube, sie wollte es nicht merken. Mütter sind klug. Wie findest du wohl, dass ich bin? Komm, lass dich aufheben. Ich spür's am Gewicht. Ah, nein! Nicht! Oh, wenn man uns hört. Gott, Hen, die Wächter sind nicht taub und die Nachbarn schon gar nicht. Hui, das gäbe was. Ein Fräulein ohne Begleitmagd bei ihrem Liebsten auf der Gasse. Heilige Dreifaltigkeit, Hen. Es ist Nacht. Neujahrsnacht? Die zählt nicht, fragt den Beichtvater. Hennele, wir sind doch versprochen, Hennele. Hm? Wie lieb du das sagst. Hör die Glocken. Es könnten Hochzeitsglocken sein. So schön. Vor der Brautpforte des Münsters erwartet uns der Bischof, feierlich angetan mit Mitra und Kurmantel, und fragt uns, ob wir auch die Rechten seien. Du, der junge Hen, oh nein, der junge Johannes Gutenberg aus Mainz und ich, die Jungfrau Ennele zur eisernen Tür aus Straßburg. Und dann sagen wir ja. Du so, ja. Und ich so, ja. Und dann? Und dann? Und dann? Ja, freust du dich nicht, Hen? Wie dicht der Schnee jetzt fällt, Hen. Wenn nur der Wind nicht wäre. Die Flocken fielen so friedlich, so weich. Aber der dumme Wind wirbelt sie durcheinander. Sie wissen gar nicht, wo sie sich in Ruhe niederlassen sollen. Da, eine direkt auf deine Nasenspitze. Puh. Weg ist sie. Aber die in deinem Bart, die halten sich tapfer. Zeig mal. Noch eine Stunde und mein Hen ist ein richtiger Eisheiliger. Na ja. Woran denkst du, Hen? Was hast du? Ach, nichts. Sag mir's. Ein Unsinn, nichts. Lass uns fröhlich sein, Ennele. Ach, sie lachen und singen. Der Wind trägt's direkt zu uns her. In der Neujahrsnacht stecken besondere Kräfte. Zauberkräfte. Alles, was geschieht, hat eine Vorbedeutung. Siehst du, der Muhme Angrit hat einmal eine Zigeunerin auf Neujahr geweissagt. Ja, so. Wird dich dein Schatz in diesem Jahr nicht freien, bleibst du auf Lebenszeit allein. Na und? Ja und? Hat sie gefreit? Sie ist allein geblieben. Woran denkst du? An das schlimme Jahr 1436. An das? Oh, du Schalk! Sie haben es ja eben erst eingeläutet. Woher willst du wissen, dass es schlimm wird? Woher hat's die Zigeunerin gewusst? Nun ja, sie ist eine Zigeunerin. Zigeunerin... Ach, frag nicht. Es ist Sünde, überhaupt davon zu reden. Eben. Gottlos. Ja. Schön, süßer Freund, ein neues Spiel uns winkt. Im Garten dort, wo manch ein Vöglein singt. Wohl oft, denn jedes Wächters Pfeife klingt. Ach Gott, wie kommt der Tag so früh? Sag, Hen, die Leute reden drüber. Es ist Dummheit, ich weiß, aber die Elsabi sagt, du würdest da draußen in St. Abogast sowas wie Zauberei treiben. Das ist doch nicht wahr, Hen. Nicht? Nein, Ennele, das ist nicht wahr. Aber was schaffst du da? Ennele, das weiß doch jeder. Ich lehre, wie man Edelsteine schleift und poliert. Ein ehrbares Handwerk. Ja, ja. Ich stelle Spiegel her, wie sie die Wallfahrer gern kaufen als Andenken. Eine knifflige Arbeit. Für die nächste Heiligtumsfahrt, Ennele, die nach Aachen. Sollen die Spiegel aus Glas sein, aus venezianischem Glas. Ich hab Angst, Hen. Dem Goldschmied Dünne lehrst du auch eine Kunst. Der Goldschmied Dünne arbeitet für mich. Aber was, Hen, was arbeitet er für Ennele. Dich? Sag es mir, Hen, bitte. Er schneidet Stempel für mich, Metallstempel. Es ist mein Werk allein und hat nichts mit Zauberei zu tun. Wirklich nicht, Hen? Wirklich nicht, Ennele. Oh, was bin ich froh. Hold ist die Frau, von jedem Reiz geschmückt. Von ihrer Schönheit ist die Welt entzückt. Sie fühlt sich nur durch treue Lieb beglückt. Ach Gott, wie kommt der Tag so früh? Wir sind doch versprochen, Hen, auf dieses Jahr. Wann freien wir? Bald? Wenn die Veilchen knospen? Aber dann ist die stille Zeit, da dürfen keine Bläser und Fiedler aufspielen. Besser im Heumund, ja? Zur Rosenzeit, ja? Ach, es wird herrlich sein. Du sagst nichts, Hen. Woran denkst du jetzt? An das schlimme Jahr 1436. Oh, weil wir freien, ja? Oh, gute Hen, ich bin nicht zänkisch, das musst du nicht glauben. Nur verliebt. Du wirst es spüren, wenn wir gefreit haben. Wir können nicht freien, Annele. Hen! Ja, in diesem Jahr nicht. Vielleicht im nächsten oder übernächsten. Oh, Hen! Wenn meine Sache geschafft ist, Annele, dann. Deine Sache? Wir sind versprochen. Du kannst dein Wort nicht brechen. Hab Vertrauen, Annele. Geduld. Ich will aber nicht. Ich will nicht. Es soll mir nicht ergehen wie Muma Angreit. Nein, nein. Nein. Hen. Eher verklag ich dich. Vor dem bischöflichen Hofgericht verklag ich dich. Es gibt keine Liebesromanze im Leben dieses Mannes. Die kleine Natter hat ihn tatsächlich verklagt. Aus. Eine andere Frau wird den Junker Gutenberg durchs Leben begleiten. Frau Sorge. Not, harte Arbeit und Schulden sind die Mitgift. Schuldenlos zu werden, ist die Kunst der Bedrängten. Frau Sorge, die Arme. Der Gutenberg ist zäher als das hauttrockene Weib. Sein Vermögen ist dahin, das stimmt. Sein Ansehen bei den Geldverleihern aber noch lange nicht. Straßburg im Frühherbst 1438, zwei Jahre später. Dieser Vertrag gibt es schwarz auf weiß von sich. Großanfertigung von Andenkenspiegeln für die Aachener Haltungsfahrt anno 39, im kommenden Sommer. Wir arbeiten zu viert, haben das Kapital für die Arbeit, die Zeit für die Arbeit und die Hände für die Arbeit. Der Gewinn wird für jeden klingende Münze sein. Hans Riffe, was gibt's, Freund? Nicht schlimm, Junker Gutenberg. Ihr habt euch verletzt, eure Hand blutet ja. Herr Glas ist spröde wie das Glück. Wer es greifen will, der schneidet sich. Lass lieber den Heilmann auspacken. Der hat Hände wie Leder und Geduld wie ein Schaf. Ihr wisst ja, jede Scherbe Spiegelglas ist kostbarer Besitz für uns. Wir stecken fest. Wir müssen uns umstellen. Auf Blei. Blei? Wieso Blei? Ja, und genau in der Mischung, wie ihr das Blei für euer geheimes Werk schmelzt. Was ist los, Hans Riffe? Was hat das zu bedeuten, hä? Wir sind angeschmiert, Junker Gutenberg. Ein ganzes Jahr zu früh an der Arbeit. Der Heilmann bringt es gerade aus der Zunftstube. Von den Glasern drüben. Die Haltumsfahrt nach Aachen ist verschoben. Auf Anno 40. Auf Anno 40? Ja. Was soll nun werden? Wir können schlecht zwei Jahre im Vorausspiegel fabrizieren. Und der Gewinn bliebe ja auch zu lange aus. Wir haben uns was überlegt, Meister. Wir wissen, dass ihr im Geheimen an einer Erfindung arbeitet. Und herausgesagt, Meister Gutenberg, wir möchten uns an eurem Werk beteiligen. Früher oder später müsst ihr doch Hilfe haben. Das wär's. Das sollte ich euch sagen. Natürlich müssen wir einen neuen Vertrag aufsetzen und Kapital zuschießen. Das ist klar. Einen Eid würden wir euch schwören, dass wir das Werk geheim halten werden. Strikt nach eurer Vorschrift. Seid ihr auch sicher, Hans Riffe? Stimmt das wirklich mit dem Verschub? Es kann Gerede sein, ein Missverständnis. Komm, Meister, komm. Hört doch selbst! Das große Haltum bleibt verwahrt. bis anno 40, wie es heißt. Kyrie eleis! Da, strich durch, soll nicht anders sein. Der Herrgott will eben keine Spiegel von mir, dann eben nicht. Hab kein Glück in Straßburg, hab's nicht und hab's Junker nicht. Gutenberg! Was ist denn, Junker? Was soll der Lärm? Beim Haupt des heiligen Teufels, ich bin kein Händler, kein Rosttäuscher, kein Geschäftemacher, wahrlich nicht. Mir geht es nur um die Erfindung. Es kann nicht werden, wenn ich als Bettelmann durch die Lande ziehen muss. Es wird gut werden, Meister. Ihr habt doch uns. Ein Becher Wein, Junker Gutenberg. Ist schon vorüber, 13. Verflogen wie der stille Wunsch von der Heiltumsfahrt nach Aachen. Vor jedem großen Werk steht die Demut, Meister. Vor Gott muss man still sein. Ja, das sind Sprüche eurer Bruder. Ist Priester, ihr könnt es nicht leugnen. Es hilft mir, wenn ihr so redet. Ja, was mein Werk betrifft, Freunde, ich tät euch gern darin einweihen. Es ist aber noch nicht reif. Wir wollen euch doch helfen, Meister. Dass es vorangeht. Kann es nicht treiben. Geld und guter Wille allein wirken keine Wunder. Was sich zwischen mir und meiner Sache abspielt, ist ein Gärungsprozess. Ein heftiger mitunter, wobei dann der junge Wein überschäumt. Ich denke, das entschuldigt mich, wenn ich manchmal so schroff bin. Nun, bin wieder ins Blaue gestiegen. Eure Hilfe kann ich gar nicht ablehnen. Natürlich brauche ich Geld, auch eure Hände. Also gut, ich zeige euch, um was es geht. Und ihr werdet mir bei Gott und seinen Heiligen schwören, nie auch nur ein Sterbenswörtlein darüber zu sprechen. Jawohl, Meister. Ganz gleich, wer euch fragen wird. Ja, niemals. Gut, Freunde, setzen wir uns. Hans Riffe, dem Schrank dort sind einige Rollen. Ja. Ja, die da. Dank. Bitte. Also, meine Idee ist, Bücher künstlich zu schreiben. Wie? Was? Ja, an sich eine einfache Idee und gar nicht mal so neu. Ihr kennt ja die Blockbücher. Bilder und einige Schriftzeilen in Holzblöcke geschnitten und mit Reiber oder Bürste abgedruckt. Ganz einfach. Aber halber Kram. Wer wie ich richtige große Bücher drucken will, muss die Sache anders anpacken. Ich denke mir das so. Die Buchstaben müssen beweglich sein. Das ist Grundsatz. Folglich muss jeder Buchstabe einzeln gegossen werden. Denn dann kann ich sie zu Zeilen zusammensetzen, auseinandernehmen und wieder zu neuen Zeilen zusammensetzen. Den Fuß dafür schafft mir ein Metallstempel, so wie dieser hier. Oben seht ihr das Schriftbild, den Buchstaben, scharf angeschnitten. Das besorgt der Hans Dünne, der Goldschmied. Und für jeden Buchstaben muss ein Stempel geschnitten werden. Für jeden Buchstaben ein Stempel. Und dann? Tja, der Stempel wird in einen Bleiklotz geschlagen und die Gussform ist da. 100 mal 1000 mal ausgegossen, ergibt 100 oder 1000 Buchstaben. Zeile um Zeile gesetzt, ergibt eine Seite und Seite um Seite abgedruckt, ein Buch. Habt ihr schon Buchstaben gegossen? Noch nicht, nein, es geht noch nicht so mit dem Gießen. Ich muss da noch etwas anderes herausfinden. Ja, ja, und wenn ihr das gefunden habt, könnt ihr die Schrift gießen und ganze Bücher drucken. Und wie, Meister? Auf einer Presse. Hier, so etwa wird sie aussehen. Oh. Fast wie eine Kälterpresse. Ja. Ein mächtiges Ding. Die Presse ist gut durchdacht. Der Konrad Sasbach, der Drechsler, ist dabei, sie zu bauen. Mächtiges Ding. Ja, auf Pergament gemalt sieht sich das alles schön und gut an. Der Geist ist ja willig, aber das Material. Und beide zugleich zwingen, das geht über Menschenkraft. Meister, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die krummen Rücken und die wunden Finger der Klosterbrüder und der Schönschreiber haben es mir eingegeben. Meister, ich bin dabei. Ich auch, Meister. Ich auch. Sachte, Leute, sachte. Ehe das Werk so weit ist, dass wir mit dem Bücherdruck beginnen können, vergehen noch 2, 3 Jährchen. Und bis dahin kostet die Sache Geld. Viel Geld, Meister. Verflucht viel. Nochmals, Meister Gutenberg, ich bin dabei. Hier, meine Hand, unbesehen, was es kosten wird. Ich bin auch dabei. Ich auch? Ja. Also, gut. Hans Riffe, deine Hand drauf. Hier. Und deine, Andreas Höllmann? Hier. Und die deine, Andreas 13. Hier. Den Vertrag setzen wir morgen auf, dann hat alles seine Ordnung. Also, auf das Werk der Bücher, meine Freunde. Auf das Werk der Büchermeister. Straßburg, 1444. Die Armagnacen sind plündernd durch das Elsass gezogen, belagerten das mächtige Straßburg. Die Vorstadt St. Argobast ging in Flammen auf. Des Meisters Haus, seine Werkstatt, alles niedergebrannt. Und Gutenberg ist nach jahrelanger Wanderung heimgekehrt in seine Vaterstadt Mainz, ohne Habe. Aber mit viel Mut die Straßburger Versuche neu zu durchdenken und zu Ende zu führen. Nach harten Mühen allerdings, mit geborgtem Geld und der Hohn und Anfeindungen. Aber er hat es erreicht. Großes soll jetzt her, anderes als nur Flugschriften und Gebetszettelchen. Das Größte, die Bibel. Ja, das Buch der Bücher, die Bibel. Mainz, 1452. Und als ich in die schöne Stadt reinfuhr, weil sie so lang und breit am Wasser liegt, da tat ich gleich bei meinem Bart den Schwur, dass mich kein Hund aus dieser Stadt rauskriegt. Ach, sagte ich zu ihr, ich bleibe ewig dein Geliebter hier. Die Barfüßer läuten zum Abendsegen. Bald werden sie zum Tedeum läuten. Und nicht nur die Barfüßer. Alle Glocken von Mainz werden schwingen. Ganz Mainz wird außer Rand und Band sein. Was Mainz? Die Welt, soweit der Arm der heiligen römischen Kirche reicht. Ja, aber noch warte ich auf Herrn Fuest, auf seinen Geldbeutel. Ohne den kann ich nicht weitermachen. 1000 Gulden. Für Herrn Fuest nicht viel. Für das Werk leidlich angemessen, für mich alles. Mehr eicherne Pressen für den Druck, Säulen von Pergament und Papier, Klötze von Blei, Stahl und Kupfer für Stempel und Matrizen, Öl und Ruß zur Schwärze. Für mich eine Werkstatt, die mein Leben ausfüllt, für Herrn Fuß die Gans, die goldene Eier legt. Gott zum Gruß, Meister Gutenberg. Goldene Eier, das hört man gern. Herr Fuß, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verspätet, das ließ sich nicht ändern. Ich war auf Reisen. Die Geschäfte gehen nicht gut. Gold wird knapp. Daran ist der Türke schuld, der verfluchte Türke. Lassen wir die Türken. Uns schützen Kaiser und Reich und der einzige Gott der aller christlichen Kirche, die sein Wort verkündet. Darum geht es, Herr Fuest. Um das Wort Gottes. Wir werden schnell einig sein. So, zuversichtlich? Ohne weiteres. Es handelt sich um Dinge, an die ihr in euren kühnsten Träumen nicht zu denken wagt. Also, Mann Gutenberg, ich habe einen Verdacht. Sprecht ihn aus. Ihr wollt doch nicht etwa? Erraten. Ich will... Die Bibel drucken? Jawohl, das will ich. Auf diesen armseligen 2-3 Pressen mit den abgequetschten Bleilettern? Also beim heiligen Johannes, ihr beleidigt den Herrgott. Bleiben wir bei unserem Schutzpatron. St. Johannes hat mir den guten Gedanken eingegeben, mich noch einmal an euch, an euer goldenes Herz zu wenden. Goldene Eier? Goldenes Herz? Meine Geldkatze meint ihr. Ich verstehe. Aber wie gesagt, Gutenberg, der Türke, der verfluchte Türke. Das hier ist die Bibeltype. Hier, seht sie euch an. Eigens dafür geschnitten, schön schlank und klar, damit sie der Priester auch im dämmerigen Kirchenraum lesen kann. Aha. Schimmert sie nicht wie reines Silber? Sind aber pures Gold wert, Herr Fuß. 10-mal so viel, wie ihr in den Bibeldruck hineinstecken sollt. Und hier, einige Probedrucke. Na? Was meint ihr? Wie viel? 1000 Gulden. die Bibel. Das Wort Gottes zum ersten Mal verbreitet ohne Schreibrohr. Das ist groß. Allein der Gedanke ist groß. Dass mir die Idee nicht gekommen ist. Aber das Geld. Ohne Geld kein Bibeldruck. Reden wir vernünftig, Gutenberg. Hör zu, Herr Fuß. Von Mann zu Mann. Ja? Wie Bruder zum Bruder. Reden wir vernünftig, Herr Fuß. Ja, sag ich ja. Ihr wollt die Bibel drucken. Gut. Den Gedanken hat euch ein Hörer eingegeben. Aber ihr braucht 1000 Gulden für das Werk. Da hapert's schon. Die 1000 Gulden hat der Hörer vergessen. Ihr haltet mich für einen ehrlichen Mann, Gutenberg. Ja. Gut. Ein Lump gibt mehr, als er hat. Da ich die 1000 nicht habe, kann ich sie euch nicht geben. Herr Fuß, das ist nicht euer Ernst. Ganz und gar? Doch nicht euer letztes Wort. Mein letztes? Ja, vielleicht nicht. Gut, mein letztes Wort. 800. Ja, 800 Gulden. 1000 und nichts weniger. 800 und nichts mehr. Nein. Mein letztes Wort. Einen geruhsamen Abend, Junker Gutenberg. Herr Fuß, der bleibt noch. Hilfe noch offen. Die Werkstatt steht zum größten Teil. Euer Geld steckt doch mit drin. Es soll herausgewirtschaftet werden, aber womit? Ihr ruiniert euch selbst, wenn ihr jetzt nicht einspringt. Die kleinen Aufträge decken kaum die Löhne der Drucker. Die Bibel. Allein die Bibel ist der Eckstein, der meine und auch der eure. Ja, ich sagte ja. 800 Gulden. Herr Fuß. 800. 300 allein kostet das Pergament. Nicht gerechnet die Arbeit am Gießinstrument, ehe ich es brauchbar hatte. Nicht gerechnet die Versuche um eine gute Schwärze. Das alles nicht gerechnet, Herr Fuß. Mit 800 Gulden schaffe ich es nicht. Junker Gutenberg, ihr seid Erfinder, ein genialer Kopf. Ich kann euch verstehen, durchaus. Aber versteht auch mich. Ich bin Kaufmann. Ich rechne mit dem Pfennig. Wenn ihr meinem Rat folgt, habt ihr die 200 Gulden, auf die ihr so pocht, leicht eingespart. Ich habe die Probedrucke gesehen. Sie sind großartig, aber verschwenderisch. Ihr haltet Schönheit für Verschwendung? Ganz und gar nicht. Ich wünsche mir alles schön und kostbar. Wie viele Zeilen habt ihr auf einer Bibelseite? 40 Zeilen. Das nenne ich Verschwendung. Sparsamkeit ist die Tugend der Kaufleute Gutenberg. Macht sie euch zunutze. Ein kürzerer Fuß für die Type ergibt mehr Zeilen pro Seite, erspart also Papier, Pergament, Farbe und Druckzeit. Das stimmt. Das lässt sich korrigieren. Die Gießer sollen die Lettern abschleifen, dünner schleifen. Da gehen vielleicht 42 Zeilen auf die Seite. Das macht was aus. Da habt ihr recht, Herr Fuß. Ich wusste ja, ihr seid ein einsichtiger Mann. Also, 800 Gulden und ihr könnt morgen weitermachen. Na los, schlagt schon ein. Gut, Herr Fuß, hier. 800 Gulden zu 6%, wie anno 50. Und da habt ihr Glück. Tucher und Hirschvogel in Nürnberg nehmen 12%, wenigstens. Na also, billiger kommt ihr nicht dran. Ist ganz in Ordnung, Herr Fuß. Aber wenn das wahr ist, Gutenberg, was man sich in den Handelskontoren erzählt, dass der Türk auf Konstantinopel will, dann Gnade uns Gott. Ach ja, noch Gutenberg, mit diesen 800 Gulden bin ich am Bibeldruck beteiligt, sozusagen Mitinhaber der Werkstatt. Darüber machen wir noch einen Vertrag. Wichtig ist jetzt, dass die Arbeit vorangeht. Die Drucker sollen keine Minute feiern. Ihr habt mich im Nacken sitzen, Gutenberg. Ich's vergesse. Mein Bruder, der Jakob Fuß, ist Goldschmied, also ein begehrter Mann für uns. Er kann helfen beim Stempelschneiden. Die Bezahlung müsst ihr natürlich mit ihm aushandeln. Und denkt daran, dass mein Bruder Meister ist. Ja, das wär's. Also, einen geruhsamen Abend, Junker Gutenberg. Geruhsamen Abend, Herr Fuß. Habe ich mich nun verkauft? Habe ich mein Werk verkauft? Oder beides? Wohl beides. Das Falschen um die 200 Gulden will ich ihm nicht ankreiden. Er ist Kaufmann. Aber das andere, Mitinhaber der Werkstatt. Ihr habt mich im Nacken sitzen. Darf denn ein Kaufmann alles kaufen? Menschen, ihre Ideen, ihren Fleiß, ihre Zeit. Ist das dein Wille, Vater im Himmel, deine Gerechtigkeit, dass eine Krämerseele mein Werk regiert, verhunzt, verschachert, nur weil er den Geldbeutel hat? Mein Gott, vergib mir. Ich bin schwach geworden. Vergib es mir. Ja, ich will still sein. Mein Werk. Nur mein Werk für dich reden lassen. Mainz. Ein Jahr später. Der Meister ist nicht da. Er sitzt mit hohen Herren in der Trinkstube der Patrizier. Ich weiß. Und da glaubt ihr, ihr dürft faulenzen, was? Meine Auffassung von einem ordentlichen Handwerk weicht von der verschrobenen Ansicht eures Meisters Gutenberg erheblich ab. Ihr werdet es spüren. Käfer, ja? Du Meister, die Hände gerührt, nicht so zimperlich. So mit den Fingerspitzen die Typen greifen. Zugefasst. So, damit der Winkelhaken voll wird. Ich zahle euch die Löhne. Ich! Die Gießer hier scheinen mir mit dem Herrn entschlafen zu sein. Das ist die Tagesleistung? Eine Handvoll Typen? Bergweis hätte ich sie in der Zeit gegossen. 6 Pressen hat der Fuß euch mit seinen Gulden hingestellt und ihr behandelt sie wie Madonnen. Ich gebe euch Brief und Siegel. Unter meiner Leistung wird das Doppelte aus den Pressen herausgeholt. Schäfer. Ja? Du bist ein kickes Bürschlein. Ein bisschen windig, aber anstellig. Du beaufsichtigst die Faulpelze, bis ich zurück bin. Gut, Herr. Und wenn Meister Gutenberg kommt, richte ihm meine Empfehlung aus. Ich hätte ein bisschen Wind in die Segel geblasen. Los, schafft an. Und als ich in die schöne Stadt reinfuhr, weil sie so lang und breit am Wasser liegt, da tat ich gleich bei meinem Bart den Schwur, dass mich kein Hund aus dieser Stadt rauskriegt. Ach, sagte ich zu ihr, ich bleibe ewig dein Geliebter hier. Ewig? Ist Betglockenstunde. Feierabend, Männer. Lasst die Arbeit ruhen. Segnet euch. Segen und behüte mich diese Nacht, der mächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen, Amen. Herr Fuß, Feierabend, Meister? Jetzt schon? Ist doch nicht eure Art so früh. Und gerade jetzt, wo es mir so sehr darauf ankommt. Oh. Das hat er aber geschafft heute. Ja, und wie? Heiliges Kreuz, das sind ja ordentliche Stöße vom bedruckten Papier. Ja, alles Dreck, seht ihr das an. Also, da gibt's bald Biblein, fix und fertige Biblein. Und Gulden, Gutenberg. Oh, ich höre sie schon klingen in allen Tonarten. Jui, haben die Gehilfen wirklich geschafft. Ja, der ganze Dreck fliegt morgen zum Fenster raus. Was? Ja, schaut euch die Bogen an, Herr Fuß, hier. Da, dieser ganze Haufen hier, schief gedruckt. Und hier. Da, bei diesem Stoß sind die Buchstaben nur halb zu sehen. Und hier? Da, dieser ganze Stapel hier, Bogen für Bogen verschmiert. Alles fliegt morgen zum Fenster raus. Ein Gießinstrument muss repariert werden. 2 Pressen fallen aus. Schäden am Drucktiegel. Euer Erfolg. Und eurer Leitung wird das Doppelte aus den Pressen herausgeholt, ja. Ärger und nochmals Ärger. Das ist der Dank, wenn man sein Geld verleiht. Folgendes, Gutenberg. Das Erzbistum Trier hat Stücker 10 Bibeln bei mir bestellt. Alle 10 auf Pergament gedruckt. Sie sollen bis Agnesentag geliefert werden. Das ist Bedingung. Und ich habe fest zugesagt. Eure Sorge, Fuß. Wie? Was? Bis St. Agnesentag sind wir mit dem Bibeldruck nicht fertig. Auch nicht, wenn alle Pressen arbeiten. Vor Sommer 55 nicht. Findet euch damit ab. Den Teufel werde ich. Ja, da gibt es ja noch ein anderes Mittel. Wir haben ja einen Vertrag. Schließlich ist alles fein säuberlich niedergeschrieben und gesiegelt worden, Junker Gutenberg. Ihr wisst, dass der Vertrag mich einen Teilhaber an der Werkstatt und am Bibeldruck nennt. Ich habe Mitspracherecht. Bester Herr Fuchs! Eure Pflicht, mich bei Schwierigkeiten zu unterrichten, missachtet ihr. Ein Verstoß. Der Vertrag ist nicht eingehalten. So eine Feststellung. Mehr nicht. Im Augenblick nicht. Was? Eine neue Type im Schnitt? Aufgerissen erst. Eine Probe. Ich habe gleich damit begonnen. Das verstehe ich nicht. Die Type muss klein sein und sich leicht schneiden lassen. Alle Nebensächlichkeiten, Anschlüsse, Abbreviaturen, wie bei der Bibeltype, lasse ich weg. Die Type soll sofort gegossen werden. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Es war Besuch hier. Der Abgesandte der zyprischen Majestät und der Generalinquisitor. Sie kam vom Reichstag zu Frankfurt mit einer Bitte. Ach. Was sie immer befürchtet hatte, Herr Fuß, ist ja nun letztes Jahr Wirklichkeit geworden. Die Türken haben Konstantinopel erobert und drängen jetzt mit aller Macht Europa zu überfluten. Ihr sollt also für die Herren drucken, ja? Und was? Ablassbriefe. Selbst der Kaiser hat... Ja, habt ihr die Herren nicht abweisen können? Der Auftrag erscheint uns wichtig, nicht nur wegen der Florinen, die sie gleich gezahlt haben. 5000 Ablassbriefe in kürzester Zeit mit der Hand schreiben zu lassen, ist Unsinn, wo es die Druckerpresse schneller schafft. 5000, so. 5000. Denkt darüber, wie ihr wollt, Herr Fuß. Dieser Auftrag geht dem Bibeldruck vor. Das sind wir Gott, dem Herrn schuldig und der gesamten Christenheit. Ach, und da habt ihr die Gehilfen so früh weggeschickt? Andere Meister pflegen in solchem Fall einige Stunden anzuhängen. Gutenberg, so kommen wir nicht weiter. So nicht. Nochmals. Wird der Erzstuhl zu Trier auf Agnesentag die Bibeln haben? Ganz bestimmt nicht. So. Ich kann mein Geld zurückfordern. Wie gefiel euch das, Junker Gutenberg? Ich habe keinen Pfennig. Mit den Gulden der zyprischen Herren musste ich die drängendsten Schulden bezahlen. Ich hätte es wissen müssen. Erfinder haben Rosinen im Kopf. Also mein letztes Wort, Gutenberg. Der Bibeldruck ist vor Agnesentag beendet, oder ich fordere mein Geld von euch zurück. In Geldsachen kenne ich keinen Spaß, Junker. Wenn ihr zahlungsunfähig sein solltet, tät mir das leid. Ich müsste euch verklagen vor dem Hohen Rat der Stadt Mainz. Er hat ihn verklagt. Im Frühsommer 1455 ist die Verhandlung. Das Gericht tagt in der Konventsstube des Franziskanerklosters. Zur Person. Das Gericht hat zu urteilen über Johannes Gänsfleisch zur Laden zum Gutenberg. Ein Patrizier hiesiger Stadt Mainz, in der er geboren ist und gelebt hat bis anno 1428. Unterbrecht mich, Angeklagter, wenn meine Darstellung einer Berichtigung bedarf. Im nämlichen Jahr 28 ist der Junker ausgewandert aus seiner Vaterstadt. Grund, er hat es abgelehnt, sich einem neuen Stadtregiment zu unterwerfen. Er hat es auch abgelehnt, in seine Vaterstadt zurückzukehren, obwohl der Versöhnungsvertrag von anno 30 ihm die Rückkehr erlaubte. Stattdessen finden wir den Junker in Straßburg in einem unfreundlichen Akt uns gegenüber. Er ließ den Mainzer Stadtschreiber Nikolaus, der sich von Amts wegen in der Reichsstadt aufhielt, festsetzen und in den Schuldturm werfen. Begründung: Die Stadt Mainz schulde ihm, dem Gutenberg, die Auszahlung seiner Leibrente. Dreimal steht der Angeklagte vor Straßburger Gerichten. Zum ersten wegen Bruch eines Eheversprechens, zum zweiten wegen Beleidigung eines Handwerkers, zum dritten wegen einer Auseinandersetzung betreffs seines Gemeinschaftsunternehmens zur Ausübung einer geheimen Kunst. Der Junker Gutenberg hat das Straßburger Bürgerrecht nicht erworben. Die Steuerlichen nennen ihn vermögend. Für den Kriegsfall trug er die halben Kosten eines Ritterpferdes. Nach 18-jähriger Abwesenheit kehrt der Angeklagte in seine Vaterstadt zurück, mittellos. Er richtet hier eine Werkstatt ein, ebenfalls zur Ausübung einer, wie es heißt, noch geheim zu haltenden Kunst. Da er unvermögend ist, erscheint er den eingesessenen Geldgebern nicht kreditsicher. Der Angeklagte borgt über einen Anverwandten. Das Geld ist, wie das Schuldbuch ausweist, noch nicht zurückgezahlt. Damit kommen wir zur Sache. Euer Gnaden erlaubt... Zur Sache. Junker Johannes Gutenberg, ihr habt anno 1450 bei dem ehrenwerten Kaufherrn Johannes Fußt ein Darlehen von 800 Gulden aufgenommen. Zu 6% Zinsen jährlich. Das Kapital wird gegeben für die Erstellung einer Werkstatt zur Anschaffung von Materialien, Werkgeräten und Arbeitsinstrumenten. Auf Werkstatt und Werkgeräte besitzt der Geldgeber das Pfandrecht. Und ihr habt ein zweites Darlehen genommen, 2 Jahre später vom gleichen Geldgeber, in gleicher Höhe und zum gleichen Zinssatz. Mit diesem Darlehen hat es eine andere Bewandtnis. Mit ihm ist der Geldgeber Teilhaber eines Gemeinschaftsunternehmens geworden. Der Geldgeber ist in Not geraten und hat die eingeschossenen Kapitalien plus Zinsen gekündigt. Zu Recht. Ihr seid angeklagt, Junker Gutenberg, die gekündigten Darlehen nicht zurückgezahlt zu haben. Ihr seid ferner angeklagt, in keinem Jahr auch nur einen Pfennig Zinsen gezahlt zu haben. Die Schuld beträgt, summa summarum, 2020 Gulden. Dies die Klage des ehrenwerten Kaufherrn Johannes Fust. Eure Rechtfertigung. Der ehrenwerte Herr Fust ist ein Schelm. Mäßigt euch. Ein Erzschelm. Ihr steht vor Gericht. Ihr könnt die Darlehen nicht leugnen, nicht die versäumte Rückzahlung, nicht den Mitbesitz des Gläubigers, noch sein Pfandrecht. Nichts könnt ihr leugnen. Ich leugne. Was die Darlehen und das Pfandrecht betrifft, so hat das seine Richtigkeit. Aber ich leugne, dass Herr Fuß mit seinem Geld mein Partner zu gleichen Teilen ist, so wie er es sich ausgerechnet hat. Ich leugne, dass Herr Fuß die volle Schuldsumme einklagen darf, ohne einen Pfennig für meine Erfindung zu zahlen, für meine geistige Arbeit, die zu dem Werke führte. Große Ideen kommen von Gott kostenlos. Oder habt ihr dem Herrgott für die Idee bezahlen müssen? Ich habe nicht nur mit meinem ganzen Vermögen dafür bezahlt. Ich habe auch bezahlt mit meinem Glück. 18 Jahre hindurch. Die besten Mannesjahre hindurch. Und ich habe bezahlt mit Hunger, Not, Hohn, Verachtung und Elend. Welchen Geschäftsanteil, euer Gnaden, nennt Herr Fuß für diesen Teil unseres Unternehmens? Keinen. Ihr habt die Zinsen außer Acht gelassen. Was die Zinsen betrifft, ward mündlich abgemacht, dass ich keinen Zins zahlen soll. Sie stehen aber im Vertrag. Warum sage mir nicht? Sie gelten vor Gericht als handfester Klagepunkt. Einer, von dem Herr Fuß nicht 1% abstreicht. Herr Schelm. Ihr steht vor Gericht. Ich sehe es am düsteren Hintergrund. Ihr steht vor Gericht. Und ich spüre es an der Kälte. Ich spüre es, wenn man hier nur so tut, als wäge man das Für und Wider des Klägers mit dem Für und Wider des Beklagten ab. Ein unbestimmtes Gefühl sagt mir, dass Herr Fuß durch Winkelzüge und Machenschaften sich längst als der Besitzer meiner Arbeit sieht. Das Gericht soll ihm den Raub nur bestätigen, rechtlich verbriefen zur Beruhigung seines schlechten Gewissens. Herr Fuß weiß, dass in Kürze das Werk der Bücher beendet ist und seine ersten Früchte trägt. Mit den Einnahmen kann ich die Werkstatt auslösen. Das, euer Gnaden, soll verhindert werden durch diesen Prozess. Dem ehrenwerten Herrn Fuß geht es nicht um sein Darlehen. Ihm geht es um die Werkstatt. Das ist alles, euer Gnaden. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich beuge mich dem Urteil des Gerichts. Das Urteil. Ad 1. Kann der Angeklagte dem Kläger die Schuldtitel bis zu einem noch festzusetzenden Tag nicht zurückzahlen, so steht dem Kläger das Pfandrecht an der Werkstatt mit ihren Gerätschaften zu. A2. Kann der Kläger durch Eid bekräftigen, dass er die Darlehen, sei es bei Christen oder Juden, selbst gegen Zins geborgt hat, so soll der Angeklagte diese Zinsen dem Kläger zurückzahlen. Herr Fuß leistet den Eid. Damit ist das Schicksal Gutenbergs besiegelt, geächtet, ausgepfändet und von seinen Gehilfen verlassen, plagt sich der geschlagene Mann mit einem Rest von Lettern, um weiterhin zu drucken, um nicht zu verhungern. Konnte es schlimmer kommen? Es kam schlimmer. Mainz, 1462. Es riecht verdammt nach Brand und Luder in dieser schönen Stadt am Wasser. Was ist los? Es stinkt. Irgendwas ist faul. Alles so still. Keine Menschenseele lässt sich blicken. Was ist bloß los? Wisst ihr es nicht, Spielmann? Keine Ahnung. Steht doch an allen Toren angeschlagen. Mag sein, ich kann nicht lesen. Kannst bald zum Tanz aufspielen, Bruder Lumpenjacke. Es wird einen blutigen Tanz geben. Die Kampfhähne stehen schon parat. Der eine heißt Dietrich von Isenburg, erwählter und wieder abgesetzter Kurfürst und Erzbischof von Mainz. Der andere Adolf von Nassau, neu ernannter und gesalbter Kurfürst und Erzbischof von Mainz. Keiner von beiden will vom hohen Thron steigen. Der Isenburger hat eine Rechtfertigungsschrift drucken und im Land verteilen lassen. Der Nassauer fühlt sich stärker. Er hat einen Fehdebrief geschickt. Gnade uns Gott, wenn der das wahr macht. Ja, Gnade uns Gott. Und Gnade Gott dem Gutenberg. Der Gutenberg hat die Schrift des Isenburgers gedruckt. Das verzeiht ihm der Nassauer nie. Nee. Der Gutenberg. Seltsam. Wo der ist, herrscht Kampf. Als ob es so sein müsste. Ein harmloser Erfinder. Harmlos? Ich glaub, der bringt noch mal die Welt durcheinander. Verzieh dich, Spielmann. Bald werden die Tore geschlossen. Es wird Zeit. Der Stückmeister zählt bereits die Kugeln, die er verschießen kann. Die Messner hängen an den Seilen, die Sturmglocken läuten. Da stand die schöne Stadt schon lang nicht mehr am Wasser um die blaue Pflaumenzeit. Da lagen nur noch Steine kreuz und quer und eine Krähe schrie vom Baum ihr Winterleid. Ach, sagte ich zu ihr, wir bleiben ewig nur zwei Waisenkinder hier. Adolf von Nassau war ein strenger Sieger. Fast alle Männer mussten die Stadt verlassen, auch Gutenberg. Der zuerst. Ihren Besitz tat der Fürst einziehen, auch Gutenbergs Vaterhaus. Aber kein Herrscher kann ohne Steuerzahler leben, darum durften die Männer wieder heimkehren, auch Gutenberg. Ihn empfing er sogar mit Ehren. Sein Vaterhaus bekam er nicht zurück, aber der Kurfürst machte ihn zu seinem Hofmann. Jährlich soll er haben von uns 20 Malter Korn und 2 Fuder Wein, soll aber kein Quintchen davon verkaufen dürfen. Und wir wollen ihn kleiden jährlich, wenn wir unsere Dienerschaft kleiden. Ob er glücklich darüber geworden ist, ob er Frieden, Heimat und Ansehen gefunden hat? Zu Beginn des Jahres 1468 im Algesheimer Hof zu Mainz, in der Kammer des vom Tode gezeichneten Junkers Johannes Gänsfleisch zum Gutenberg. Dass ich hier liegen muss. In einem fremden Haus. Der Erbe eines stolzen Patrizierhofes. Und muss hausen in fremden Mauern. Wie ein Bettler, dem ein Quartier anweist in einer Herberge. Eine letzte, allerletzte Prüfung, Herr. Schon recht. Ich will ja still sein. Mein Werk ist getan. Was du mir eingegeben, ich habe es ausgetragen. Auch randaliert mitunter, gehadert mit dir. Und dafür gebüßt. Alles gebüßt. Mehr verlang nicht von mir, Herr. Nun nicht mehr. Ist da jemand? Niemand. Wer sollte auch? Der Fußt? Tot. Eingerafft von der Pest. Gott hab ihn selig. Der Schäfer? Lieber Gott, der Junge hat anderes zu tun. Er ist ein tüchtiger Drucker geworden. Habe ihn immer gern gemocht, den Jungen. Ach Gott. Ja, das Ähnele. Ähnele. Ja. Gott behüte dich. Wenn ich dich noch einmal sehen durfte, so wie damals. Ist da jemand? Ich, Junker Gutenberg, der Spielmann. Ich wollte nicht vorübergehen, ohne euch Lebewohl zu sagen. War ja so oft euer Reisegefährte. Ihr habt mich nicht immer bemerkt, hattet andere Sorgen, als auf einen Spielmann zu achten, auf seine losen Reden und dummen Lieder. Tja, Wollte euch nur Lebewohl sagen. Kam mir so in den Sinn, weil ich so oft bei euch war. In Straßburg zuerst. Straßburg. In einem Garten unter Weißdornzelt ist die Geliebte mit dem Freund gesellt, bis das des Wächters Warnungszeichen gellt. Ach Gott, ach Gott. Tja, das ist lange her, Junker Gutenberg. Lange, lange her. Komm näher zu mir, Spielmann. Deine Hand reichst du mir, lass sie mich fühlen. Sehen kann ich sie nicht, nur fühlen. Mein Augenlicht ist trüb. Du wanderst und wanderst, Spielmann, begegnest Gott und der Welt da draußen. Bist du meinen Töchtern begegnet? Meinen vielen schönen Töchtern? Eine wirst du getroffen haben auf der Wanderschaft. Eine bestimmt. Eine von meinen Bibeln, Spielmann. Von meinen gedruckten Bibeln. Ach, Herr. Nicht eine. Nicht eine. Und nichts gehört. Nicht die Leute, sie rühmen gehört. Sie preisen gehört. Nichts von ihrem Drucke. Es tut weh. Vergessen. Zur Lebzeit schon vergessen. Es tut weh, Spielmann. Bis nach Paris, bis an den Hof der französischen Majestät ist der Ruhm eurer Kunst gedrungen. Der König schickte eine Ordonnanz nach Mainz. Der Gesandte fragte nach Gutenberg. Und die Mainzer zuckten mit den Schultern. Niemand in Mainz kennt Johannes Gutenberg. Ja, ja, ja. Niemand weiß, wo Johannes Gutenberg wohnt. Sie schickten den Franzosen in den Fustenhof. Mein Los. Ein Fremder in der eigenen Vaterstadt. Mein Trostspielmann, den ich mitnehme, wenn ich in die Grube fahren muss. Ich habe nicht umsonst gelebt. Ist Betglockenstunde, Spielmann. Falte die Hände. Lass uns Gott Dank sagen. Wen begraben Sie denn? Da liegt sein Totenschild, Frau. Da, das Wappen. Ein Bettler auf einen Stecken gestützt, den Essnapf vorgestreckt. Henne Gänsfleisch zum Gutenberg starb auf St. Blasiustag in Mainz, Anno Domini 1468. Henne Gutenberg. Dies war das Spiel vom Leben des Johannes Gutenberg, der die beweglichen Lettern erfand. Und zwar zu Mainz, wo er auch begraben ward. Kurz vor dem Jahre 1400 wurde dem Besitzer des Hofes zum Gutenberg in Mainz, dem Patrizier Friele Gänsfleisch und seiner Ehefrau Else, ein Sohn geboren, dem sie den Namen Johannes gaben. Johannes Gänsfleisch ist nach seinem väterlichen Hofe Gutenberg genannt worden und unter diesem Namen kennen wir ihn als den Erfinder der Buchdruckerkunst. In Mainz wuchs der Knabe Johannes auf. Vom Fenster seines Vaterhauses aus konnte er auf den Friedhof der St. Christophkirche sehen, in der er getauft worden war. In den engen Gassen der Stadt, die damals nur 6000 Einwohner zählte, hat er gespielt. Auf dem nahen Flachsmarkt beobachtete er das Treiben der Händler, die hier ihren goldgelben Flachs feilboten. Oft und gern hielt er sich bei den Münzmeistern und Goldschmieden auf, von denen die Stadt viele besaß. Zu den schönsten Erinnerungen seiner Kinderzeit gehörte ein prächtiges Turnier, das im Jahre 1406 unter Herzögen und Grafen auf dem Höfchen vor dem Dom ausgetragen wurde. Die Herren trugen glänzende Rüstungen und die Damen gingen in Samt und Seide. Als der Erzbischof Johann von Nassau, der zugleich Landesfürst und Reichskanzler war, starb, wurde Gutenberg 20 Jahre alt. In Mainz herrschte damals ein heftiger Streit zwischen den alten Geschlechtern und den Zünften. Als von den Zünften angeregt hohe Steuerforderungen erlassen wurden, die vor allem die vornehmen Geschlechter treffen sollten, verließen diese aus Protest die Stadt. Unter den Auswanderern befand sich auch Johannes Gänsfleisch, genannt Gutenberg. Wir wissen, dass er sich damals nach Straßburg begeben hat. Im März des Jahres 1430 wurde den Ausgewanderten, über die Acht verhängt worden war, die Rückkehr nach Mainz gestattet, aber Gutenberg befand sich nicht unter den Heimgekehrten. Aus Gutenbergs Straßburger Zeit ist uns eine Episode überliefert, die eng mit Mainz zusammenhängt und die viel über den Charakter des Erfinders aussagt. Gutenberg erhielt von seiner Vaterstadt Mainz Renten und Zinsen. Diese Beträge waren ausgeblieben. Da entschloss sich der geschädigte Mann, die Zahlung der Gelder zu erzwingen. Der Mainzer Stadtschreiber Nikolaus hatte in diesen Tagen in Straßburg zu tun. Gutenberg ließ ihn verhaften und einsperren. Im Schuldturm musste er schwören, dass er gleich nach seiner Rückkehr nach Mainz die Auszahlung der rückständigen Gelder veranlassen wolle. Erst als sich die Stadt Mainz hierzu verpflichtete, ließ Gutenberg den eingesperrten Stadtschreiber wieder frei. Von den Druckversuchen, die Gutenberg in Straßburg gemacht hat, ist uns nichts erhalten, und wir dürfen annehmen, dass seinem Ringen in Straßburg noch nicht der erwartete Erfolg beschieden war. Dieser sollte sich erst in Mainz einstellen, wo Gutenberg im Oktober 1448 wieder urkundlich nachweisbar ist. Fast alles, was wir über ihn in den nächsten Jahren hören, ist uns durch Gerichtsakten überliefert. Mehrmals hat er Geld geliehen, das er nicht wieder zurückzahlen konnte. Einige Male tritt er als Zeuge in Gerichtsverhandlungen auf. In dieser Zeit hat er unablässig an der Ausbildung seiner Erfindung gearbeitet. Der Gedanke, Bücher mit einer Presse herzustellen, beschäftigte ihn Tag und Nacht. In den Mainzer Klöstern hatte er Gelegenheit, die Mönche bei der Arbeit zu sehen und die von ihnen geschriebenen Bücher zu bewundern. Die Möglichkeit, statt eines Buches gleich 200 Bücher herstellen zu können, grenzt an Zauberei. Und nicht umsonst sind schwarze Kunst und Schwarzkunst, sind Fust und Faust oft in einem Atem genannt worden. Vom ersten Gedanken bis zur Vollendung der Buchdruckerkunst war ein weiter Weg. Gutenberg ging diesen Weg ohne Rücksicht auf die dauernden Hemmnisse, die noch keinem Erfinder erspart geblieben sind. In den Handschriften der Zeit hatte er fast 200 Zeichen gesehen. Gerade die Vielzahl der Zeichen ermöglichte es dem Schreiber, die auch heute noch von uns bewunderte Harmonie zu erreichen. Gutenberg wusste, dass seine Erfindung nur dann Erfolg beschieden sein konnte, wenn es ihm gelang, die Schönheit der Handschriften zu erreichen oder noch zu übertreffen. Den Begriff des Ersatzes gab es damals noch nicht. Eine neue Kunst, Bücher herzustellen, wäre abgelehnt worden, wenn sie der alten Kunst an Schönheit nachgestanden hätte. Dies wissend ging Gutenberg ans Werk. Zuerst schnitt er jeden Buchstaben und jedes Zeichen auf ein Stahlstäbchen ein, sodass der Stempel entstand. Dieser wurde in ein Kupferblöckchen eingeschlagen, wodurch die Matrize gewonnen wurde. In dem von Gutenberg konstruierten Handgießinstrument konnten dann aus jeder Matrize beliebig viele Buchstaben und Zeichen gegossen werden. Die zum Guss verwendete Legierung war eine Mischung aus Blei, Zinn, Antimon und etwas Wismut. War ein Buchstabe gegossen, so wurde er auf einem Stein glatt geschliffen und in das für ihn bestimmte Fach des Setzkastens gelegt. In dem sogenannten Winkelhaken konnten dann die Buchstaben zur Zeile gesetzt werden, und wenn viele solcher Zeilen übereinander gestellt wurden, war der Satz einer Buchseite fertig. Dieser Satz kam dann in die Presse, die Gutenberg auch erst entwerfen und von einem Schreiner bauen lassen musste. Wohl kannte er als Vorbild die Weinpresse, aber bei der Druckerpresse kam es auf Bruchteile von Millimetern an, wenn ein guter Druck erzielt werden sollte. Nachdem die Drucktypen geschaffen waren und die Presse bereit stand, war eine gute Druckfarbe notwendig. Diese Farbe musste tiefschwarz sein und sie musste vollkommen trocken werden. Auch durfte sie nicht im Laufe der Zeit verblassen oder gar durch Wasser oder Feuchtigkeit leiden. Zu all dem kam noch der Bedruckstoff, das Papier oder Pergament. Das Papier, das damals aus zerfaserten Lumpen gewonnen und mit einem Sieb aus einer Bütte geschöpft wurde, war begreiflicherweise sehr teuer. Daneben gab es das unbegrenzt haltbare, aus Kalbshaut zubereitete Pergament. Man hat ausgerechnet, dass Gutenberg für 30 Pergamentexemplare seiner Bibel die Haut von nahezu 10.000 Kälbern gebraucht hat. Nach diesen Vorbereitungen ging Gutenberg im Jahre 1452 an den Druck seiner Bibel. Es war eine gewaltige Leistung, 1280 Seiten zu setzen und ungefähr 200 Exemplare zu drucken. 3 Jahre lang hat er mit seinen Gehilfen dazu gebraucht. Die großen Buchstaben, für die Gutenberg den Raum freigelassen hatte, wurden hinterher von den Mönchen in den Klöstern mit vielen Farben eingemalt. Dann bekam jedes Buch einen festen Einband aus Holz und Leder, mit Schließen und Beschlägen, sodass es wie in einer eigenen Kassette ruhte. Von den rund 200 Bibeln, die Gutenberg gedruckt hat, haben sich 47 zum Teil vollständig erhalten. Sie liegen heute in den Schatzkammern der Bibliotheken und in den Sammlungen einiger reicher Bücherfreunde. Die Gutenberg-Bibel ist das schönste Druckwerk aller Zeiten geblieben bis zum heutigen Tag. Dies können wir nur begreifen, wenn wir dieses Buch nicht nur als Beginn einer neuen Kunst, sondern als den letzten Gipfel der gotischen Schreibkunst ansehen. Die ersten Drucker haben ihre Tätigkeit oft selber als die Kunst des künstlichen Schreibens bezeichnet. Auch die farbige Ausmalung war der Handschrift entlehnt. Vögel, Käfer und Schmetterlinge klettern lustig in den Ranken herum und die Initialen leuchten in allen Farben. Die beiden Kolumnen auf jeder Seite lassen einen breiten weißen Rand frei und noch ehe wir zu lesen beginnen, ergreift uns die Harmonie des aufgeschlagenen Buches. Wie ein kunstvoll gewobener Teppich ist der große Text vor unseren Augen ausgebreitet. Hier ist der Geist, der in den Worten liegt, sichtbar geworden. Unser Auge empfindet den Wohllaut, aber auch die herbe Strenge dieser Offenbarung. Hier sind wir bei Gutenberg. Wir wissen von seinen Träumen, seinem Ringen, seinem Ausharren, seiner Not und seinem Glück. Denn ein Glück ohnegleichen muss es für ihn gewesen sein, als die beiden Bände der Bibel vor ihm lagen in zeitloser Schönheit. Mit der Vollendung der Bibel sollte auch der äußere Erfolg des Meisters einsetzen, aber dieser blieb aus. Im Gegenteil, nach diesem Zeitpunkt geriet Gutenberg in die schlimmste Not. Er war einst arm aus Straßburg zurückgekommen. Um seine Erfindung weiter ausbauen zu können, musste er viel Geld leihen. Zuerst erhielt er 150 Gulden von seinem Verwandten Arnold Geldhus. Diese Summe reichte aber bei weitem nicht aus. Daraufhin lieh er von dem Mainzer Johannes Fust 800 Goldgulden. Als auch diese Summe aufgebraucht war, ließ sich Gutenberg von Fust noch einmal denselben Betrag vorstrecken. Alles zusammen war eine gewaltige Summe und sie sollte Gutenberg zum Verhängnis werden. Im Jahre 1455, gerade zur Zeit, als die Bibel vollendet, aber noch nicht verkauft war, kam es zum Prozess. Fust verlangte sein Geld mit Zinsen und Zinseszinsen zurück, einen Betrag, der inzwischen auf 2020 Gulden angewachsen war. Gutenberg hatte niemals Zinsen bezahlt und Fust hatte sie auch nicht von ihm gefordert, denn er wollte lieber Teilhaber als Geldgeber sein. Dies hatte er von Anfang an nicht klar ausgesprochen, da er doch nicht wusste, ob der neuen Erfindung auch Erfolg beschieden sein sollte. Wir können uns die Klage des Fust im Augenblick der Fertigstellung der Bibel nur erklären, wenn wir annehmen, dass es zwischen Gutenberg und Fust zu einem Streit gekommen war. Das Mainzer Gericht musste gegen Gutenberg entscheiden. Seine Habe wurde verpfändet. Große Teile seiner Werkstatt gingen an Fust über. Dieser erhielt mit dem gesamten Druckgerät auch den Typenapparat des Psalters. Gutenberg behielt nur das wenige, was er vor 1450 besessen hatte, und die Typen der Bibel. Johann Fust, der durch seine Klage so viel Unglück über Gutenberg gebracht hatte, starb 1466 in Paris, wahrscheinlich an der Pest. Während Gutenberg an seiner Bibel arbeitete, versuchte er, durch die Herstellung kleiner Drucke etwas Geld hereinzubekommen. Dazu wählte er Texte aus, bei denen er mit gutem Absatz rechnen konnte. Zunächst hatte er einige Donate herausgebracht, das sind kleine lateinische Grammatiken, wie sie die Schüler zum Lernen brauchen. Die ärmeren Schüler schrieben sich die Texte ab oder sie kauften einen gebrauchten Donat von einem Schüler, der ihn nicht mehr benötigte. Gutenberg dachte an die reicheren Schüler, die sich einen Donat kaufen konnten, und so hat er eine Anzahl Ausgaben davon gedruckt. Dazu hat er die Typen seiner Bibel und noch öfter die etwas größere Type, die der Bibel vorausging, verwendet. Trotz der vielen gedruckten Donate besitzen wir heute keinen vollständigen Donat mehr aus Gutenbergs Werkstatt. Sie sind uns nur in Bruchstücken erhalten geblieben. Die Buchbinder haben das dauerhafte Pergament gern in ihre Bücher eingeklebt, um diesen Halt zu verleihen. Auch einige Kalender sind aus Gutenbergs Werkstatt hervorgegangen. Der bekannteste ist der sogenannte Türkenkalender, eine Mahnung der Christenheit wider die Türken. Von diesem Ende 1454 gedruckten Büchlein ist nur ein vollständiges Exemplar erhalten. Die Mahnung endet mit dem Neujahrswunsch: ein gut, selig Neujahr. Die ersten Großauflagen im jungen Buchdruck wurden beim Druck von Ablassbriefen möglich. Die Kirche brauchte viel Geld für ihren Kampf gegen die Türken. Dieses Geld erbat sie von den Gläubigen und sie stellte dafür eine Bescheinigung aus. Daneben versprach sie für jede Spende als besonderen Anreiz einen Ablass der Sünden. Die ausgestellten Bescheinigungen nannte man daher Ablassbriefe. Sie wurden mühsam mit der Hand geschrieben. Da bot sich die neue Kunst zur Vervielfältigung an. Und Gutenberg sah in diesem Auftrag eine willkommene Möglichkeit, etwas Kapital für den Druck seiner Bibel zu erhalten und zugleich seine neue Erfindung in die Tat umzusetzen. Im Winter 1454-55 sind bei ihm zwei verschiedene Ablassbriefe erschienen, bei denen nur der Platz für die noch einzutragenden Namen und Spenden freigelassen waren. Im Oktober des Jahres 1458 schickte der König von Frankreich, Karl VII., seinen Stempelschneider und Münzmeister Nikolaus Jenson nach Mainz, damit er bei Messire Jean Gutenberg, Chevalier, die neue Kunst erlernen sollte. Jenson kehrte aber nicht nach Frankreich zurück, wo inzwischen ein anderer König residierte. Er ging nach Venedig, wo er Antiquadrucke von bewundernswerter Schönheit schuf. Die Jenson-Type gehört zu den vollendetsten Schriften aller Zeiten. Im Jahre 1460 erschien in Mainz ein Werk, in dem das ganze Wissen der damaligen Zeit lexikonartig zusammengefasst war, das Katholikon des Balbus de Januar. Das Buch ist mit kleinen Typen gedruckt und es enthält mehr Buchstaben als die zweibändige Bibel zusammen. Vieles spricht dafür, dass Gutenberg dieses Werk gedruckt hat. Mit Bestimmtheit können wir das nicht sagen, denn der Name des Erfinders steht nicht darin. Die Schlussschrift in ihrer Erkenntnis der Größe der neuen Kunst, in ihrer Gottergebenheit und in ihrer Bescheidenheit scheint auf den Erfinder der Druckkunst hinzuweisen. Sie lautet in der deutschen Übersetzung: unter dem Beistand des Höchsten, durch dessen Willen die Zungen der Unmündigen beredt werden und er oft den Kleinen offenbart, was er den Weisen verheimlicht, ist dieses vortreffliche Buch Katholikon im Jahre 1460 in der guten Stadt Mainz, der ruhmreichen deutschen Nation, die Gottes Güte durch eine so helle Erleuchtung des Geistes und durch ein so gnadenreiches Geschenk vor den anderen Völkern der Erde vorzuziehen und zu verherrlichen gewürdigt hat. Nicht mit Hilfe von Schreibrohr, Griffel oder Feder, sondern durch die wundervolle Übereinstimmung, durch Proportion und Ebenmaß von Patrizien und Formen gedruckt und vollendet worden. Zu den schlimmsten Stunden in der Geschichte von Mainz gehört die Nacht vom 28. zum 29. Oktober im Jahre 1462. 7 Jahre zuvor hatte Gutenberg den Prozess gegen seinen Geldgeber Fust und damit seine Werkstatt verloren. Nur langsam hatte er sich von diesem harten Schlag erholt, aber es war ihm nicht mehr möglich gewesen, ein Werk wie die Bibel hervorzubringen. Da kam die furchtbare Nacht, die ihm das Wenige rauben sollte, was er inzwischen wieder erworben hatte. Der Mainzer Erzbischof Dieter von Isenburg war vom Papst für abgesetzt erklärt und der Domherr Adolf von Nassau zu seinem Nachfolger bestimmt worden. Die Stadt aber hielt zu Dieter und Adolf von Nassau entschloss sich, sein Recht mit Gewalt zu erzwingen. Seine Söldner überstiegen bei Nacht heimlich die Mauern. Als die Mainzer den Überfall merkten und Alarm schlugen, war es zu spät. Ein wildes Handgemenge entstand zwischen den schnell bewaffneten Bürgern und den ungestümen Angreifern, die durch das inzwischen geöffnete Gautor ständig Nachschub erhielten. 400 Mainzer wurden dabei erschlagen und 150 Häuser niedergebrannt. Die Plünderung der Stadt vollendete das Unglück. Es ist überliefert, dass sogar Klöster geplündert und die Mönche vertrieben wurden und dass die Mainzer Kirchen als Pferdeställe dienen mussten. Am folgenden Tage wurden alle am Leben gebliebenen Männer, es waren ungefähr 800, von Adolf von Nassau aus der Stadt hinausgetrieben. Nur einige Handwerker durften in der Stadt bleiben. Die Häuser der Anhänger Dieters wurden von Adolf von Nassau beschlagnahmt und seinen Freunden übergeben. Wir dürfen mit Sicherheit annehmen, dass sich auch Gutenberg unter den Vertriebenen befunden hat, denn der mit ihm befreundete Stadtsyndikus Dr. Konrad Humery war ein fanatischer Anhänger Dieters gewesen. Das Unglück, das im Jahre 1462 über die Stadt gekommen war, hat wesentlich zur Verbreitung der Buchdruckerkunst beigetragen. Die Mainzer Drucker, die zur Geheimhaltung ihrer Kunst verpflichtet gewesen sind, eröffneten in anderen Städten eigene Druckereien. Viele von diesen Männern nennen in fremden Städten und Ländern stolz bei ihrem Namen die Stadt Mainz, die Maguntia oder die Magonza, aus der sie herkamen und in der sie gelernt hatten. Es ist eine seltsame Fügung, dass sich gerade Adolf von Nassau, der so vernichtend in Gutenbergs Geschick einbrach, später um ihn angenommen und ihm einen erträglichen Lebensabend bereitet hat. Von den Häusern, in denen Gutenberg gewohnt und gearbeitet hat, ist keines mehr in seiner ursprünglichen Form erhalten. In vielen Kriegen sind sie ganz verschwunden oder bis auf wenige Mauern zerstört worden. Als Gutenberg aus Straßburg in seine Vaterstadt zurückkehrte, lag es nahe, dass er zuerst in seinem väterlichen Hause, dem Hof zum Gutenberg, gewohnt hat. Hier dürfte ihm die große Erfindung gelungen sein. Von dem Hof, der an der Ecke Christoph-Gasse-Schusterstraße lag, ist heute keine Spur mehr vorhanden. Er wurde bereits im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Der Name des Hofes aber, Gutenberg, ist bekannt in aller Welt. Seit etwa 1480 wurde das Haus zum Humbrecht, das Druckhaus, genannt. Dieses Haus grenzt an den Hof zum Korb, der heute als Schöfferhof bekannt ist und mit dem es den Hinterhof teilte. Im Haus zum Humbrecht befand sich Gutenbergs zweite Druckerei und vieles spricht dafür, dass er hier seine Bibel hergestellt hat. Die beiden Höfe verschwanden im Laufe der Jahrhunderte im Meer und Meer und der letzte Krieg hat das Werk der Zerstörung vollendet. Noch steht vom Hof zum Korb ein gotischer Torbogen. Noch sehen wir den alten Staffelgiebel und das daran gebaute Türmchen, aber der Himmel schaut durch die Fenster. Den Rest seines Lebens hat Gutenberg nach einer alten Überlieferung im Algesheimer Hof zugebracht. Dieses Haus lag in der hinteren Christophgasse, unmittelbar neben dem Hof zum Gutenberg, der Stätte seiner Kindheit. Der Erzbischof, der den mittellosen Mann zum Hofmann machte, hatte ihm dieses Haus bis zu seinem Lebensende gegeben. Als Gutenberg 1468 starb, wurde er in der Franziskanerkirche bestattet. Sein Verwandter Adam Geldhus hat 1499 eine Grabschrift für ihn verfasst, die uns gedruckt überliefert ist. Auf den glücklichen Erfinder der Druckkunst, Johann Gänsfleisch, der sich um jede Nation und jede Sprache aufs Höchste verdient gemacht hat, wurde dies zum ewigen Gedächtnis seines Namens errichtet. Nach Gutenbergs Tod hat die Universität den Hof zum Gutenberg und den Algesheimer Hof erhalten. Der Algesheimer Hof ist lange Zeit die Börse der Studenten gewesen, und viele von ihnen haben wohl nicht gewusst, dass hier vor ihnen Johann Gutenberg aus- und eingegangen war. Die Stadt Mainz kann dankbar sein, einen solchen Sohn zu besitzen. Und wir fragen uns, ob sie sich auch immer dankbar gezeigt hat. Der Mainzer Universitätsprofessor, Vorsteher der Juristenfakultät Ivo Wittig, ließ Gutenberg im Jahre 1504 einen Denkstein setzen. Der Mainzer Johannes Gutenberg, welcher als erster von allen die Kunst des Druckens erfand und welche durch diese Kunst sich um den ganzen Erdkreis verdient gemacht hat. In der deutschen Livius-Ausgabe von 1505 schrieb Johannes Schöffer, der Sohn von Gutenbergs Mitarbeiter Peter Schöffer: Dies Werk ist in der löblichen Stadt Mainz gefertigt und gedruckt, in welcher Stadt auch anfänglich die wunderbare Kunst der Druckerei zuerst von dem kunstreichen Johann Gutenberg erfunden worden. Nach diesen und ähnlichen Ruhmreden wurde der Erfinder der Buchdruckerkunst fast über 300 Jahre lang vergessen. Selbst sein Grab in der Franziskanerkirche wurde nicht beachtet und nicht geschont, als diese Kirche im Jahre 1742 abgebrochen wurde, um einer Barockkirche Platz zu machen. Andere Städte stritten sich um den Ruhm, die Wiege der Druckkunst zu sein. Selbst in Mainz hatte der Name von Fust den Namen Gutenbergs verdrängt. Die Erinnerung an Johannes Gutenberg sollte von den Buchdruckern ausgehen, die sich von Jahr zu Jahr vermehrten und die in einigen Städten anfingen, die Jahrhundertfeiern der Erfindung der Buchdruckkunst festlich zu begehen. Trotz dieser Feiern hat sich die Stadt Mainz erst im 19. Jahrhundert wieder ihrem großen Sohn zugewendet. Im Jahre 1827 wurde in Mainz das erste Gutenberg-Denkmal der Welt aufgestellt, eine lebensgroße Sandsteinstatue von dem Bildhauer Josef Scholl. Im Oktober 1804 erließ Kaiser Napoleon ein Dekret über die Herstellung des Gutenbergplatzes. Für diesen Platz gegenüber dem Theater sollte ein würdiges Gutenberg-Denkmal geschaffen werden. Die Vorbereitungen dauerten Jahre. In ganz Deutschland wurden die Mittel gesammelt, aber die Stadt Mainz brachte die größte Summe auf. Mit der Herstellung des Denkmals wurde der Däne Bertel Thorvaldsen, der bedeutendste Bildhauer der damaligen Zeit, beauftragt. Im August 1837 konnte das Denkmal aufgestellt werden. Noch heute gehört es zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und schon mancher Gast aus einem fernen Land hat vor dem Denkmal des großen Erfinders dankbar einen Kranz niedergelegt. Alljährlich am Johannistag treffen sich die Mainzer vor diesem Denkmal oder im nahen Theater, um Gutenberg in einer Feierstunde zu huldigen. Das größte Fest, das je zu Ehren Gutenbergs abgehalten wurde, fand in Mainz im Jahre 1900 zu seinem 500. Geburtstag statt. Noch heute, nach über 60 Jahren, erzählen alte Mainzer, die dabei sein durften, von dem märchenhaften Glanz dieser Tage. Als bleibendes Denkmal für Gutenberg wurde im gleichen Jahr das Gutenberg-Museum gegründet. Es hat sich seit seinem Bestehen in der Welt einen guten Namen erworben. Im Jahre 1962 wird das Gutenberg-Museum in neue, würdige Räume am Dom umziehen. Mit dem großzügigen Neubau und der Wiederherstellung des Hauses zum römischen Kaiser hat die Stadt Mainz ihrem großen Sohn den schönsten Dank abgestattet. Das Gutenberg-Museum besitzt neben einem herrlichen Exemplar der Gutenberg-Bibel viele ehrwürdige Drucke aus den Jahren nach der Erfindung der Buchdruckerkunst, darunter das Katholikon von 1460, seltene Einblattdrucke und ein Exemplar des dreifarbigen Psalters von 1459. Der Hauptanziehungspunkt des Museums ist aber die nachgebildete Gutenberg-Werkstatt, in der die Besucher die Herstellung einer Bibelseite vom Guss der Einzeltypen bis zum Druck auf der Presse verfolgen können. Die hier gedruckten Seiten werden mitgenommen in ferne Länder, wo sie von Gutenberg und der Gutenbergstadt am Rhein Zeugnis ablegen. Im Gutenberg-Museum hängt eine große Karte von Europa, auf der die Ausbreitung der Druckkunst bis zum Jahre 1500 dargestellt ist. In der Mitte liegt Mainz, die Stadt, von der die neue Kunst ihren Anfang nahm. Wir staunen über die schnelle Ausbreitung von Gutenbergs Erfindung. Bis zum Jahre 1500 wurden in 260 Orten Europas etwa 40.000 verschiedene Bücher in 10 Millionen Exemplaren hergestellt. Fast in allen Ländern waren es deutsche Drucker, die die neue Kunst dahin brachten. Es gab Städte mit 30 bis 40 Druckereien und wir lesen, dass Venedig bis zum Jahre 1500 151 Druckereien besessen hat. Der Geist hatte Flügel bekommen und ein Mainzer hatte sie ihm verliehen.